noch einmal so gut. Doch wenn Feindstäbchen am Ufer ruht, dann geht das Fischen noch einmal so gut. Und fahren wir zur See hinaus und werfen unsere Netze aus, dann kommen Fischlein groß und klein, ein jedes will einmal gefangen sein. Dann kommen Fischlein groß und klein, ein jedes will einmal gefangen sein. Vorbei der Monat Mai, vorbei ist dann die Fischerei, dann geht's.